Abschnitt 8 aus Horacker von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 12. Kapitel. Um 5 Uhr nachmittags ungefähr war der Konrektor Eckerbusch vom Walde her in den Pfarrgarten hineingehüpft. Eine Viertelstunde später war der Vorsteher Neddermeier vom Pastor Christian Winkler über die Hecke weg angerufen worden, um die allerjüngste Neuigkeit in Sachen Horakers zu vernehmen. Und um 6:30 Uhr abends bereits sagte eine ganze Winkler-Feldmaus unter dem Tore der Kreisstadt zu einer natürlich sehr schreckhaft die Ohren spitzenden Stadtmaus: »Wissen Sie es denn noch nicht? Horacker hat heute bei uns im Holze einen alten Schulmeister totgeschlagen.« Wir aber, ehe wir die entsetzliche Nachricht in ihrer Verbreitung über das eben noch im Abendsonnenschein ruhig hindämmernde Gemeinwesen und in allen ihren Wirkungen auf dasselbe weiterverfolgen, haben uns doch noch ein wenig eingehender mit den Vorgängen in der ganzen Winklerpfarrei zu beschäftigen. Das ist gerade das Nette an jeglichem Gerüchte, dass man es ruhig sich selbst überlassen kann. Es wuchert im Guten wie im Bösen weiter, ohne das Zutun dessen, der sich durch es weder in seinen Geschäften noch in seinen Meinungen und Ansichten stören lassen will. Augenblicklich waren sie im Pastorengarten dabei, Windwebel zu loben, und zwar ausbündig. »Es ist ein guter Mensch«, sagte die Frau Pastorin. »Das ist er«, bekräftigte ihr Ehegespons. »Eigentlich ist es ein zu guter Kerl«, meinte Eckerbusch. »Ich sage euch, seit er an unserem illustren Gymnasio angestellt worden ist, habe ich mich ihm gegenüber von Tag zu Tag mehr in die Gefühle, Ängsten und Nöten einer alten Wartefrau hineingearbeitet. So habe ich ihn in der Fantasie immer hinten am Hosenbund und suche, ihn vor Schaden zu behüten.« »Nehmen Sie sich in Acht, Windwebel. Beinahe hätten Sie wieder auf der Nase gelegen. Da hätten Sie sich aber schon wieder an dem Philister dagestoßen. Richtig, jetzt purzelt er mir über den Kollegen Neubauer, habe ich es nicht gesagt? Und so wie ich mit ihm, so hat meine Alte mit seiner Jungen ihre liebe Not. Was aber den Kollegen Neubauer mit angeht, so gratuliere ich seiner zukünftigen Frau. Der Edle wird sich an seinem silbernen Hochzeitstage sicherlich an die Mücke erinnern, die ihn biss, als er seine Liebeserklärung machte.« »Na, endlich verschone uns einmal mit deinem ewigen Kollegen Neubauer, Eckerbusch«, rief der ganze Winkler Pfarrherr sogar ein wenig unwirsch. »Mit Wonne, wenn er mich nur verschonen wollte, aber der Bursch hat ja eine ebenso innige Zuneigung zu mir gefasst, als ich zu Windwebel. Ihn habe ich im Wachen und im Traumen als Wartefrau hinter mir. Den Sakramenta. Der Narr ist noch nicht ein einzig Mal im Leben zu dem Bewusstsein gelangt, wie viele gute Stunden der Mensch durch seine eigene Schuld verliert, hat er aber auch gar nicht nötig. Denn sein Vergnügen hat er doch, nämlich dadurch, dass er anderen Leuten alle guten Augenblicke so oft als möglich verdirbt. Ein Heidenspaß aber ist sein Verkehr mit meiner Proceleusmatica, und deshalb allein schon wird er stets zu meinen liebsten Hausfreunden zählen. Es ist so himmlisch, wie die beiden in ihrem Umgang mit Liebenswürdigkeiten, Gift, Ironie und Wut aufeinander einzuwirken suchen. Und dann machen Sie wohl auch immer noch Anspruch drauf, ein guter Mensch zu sein, Eckerbusch?« fragte Frau Billa Winkler. »Oh, ich sollte Ihre Ida sein.« »Was meinst du dazu, Krischan?« meinte der Herr Konrektor, und der Pastor hielt sich wiederum doch diesmal lächelnd an das Käppchen auf seinem Kopfe, wendete sich an den noch immer in der Laube gegenwärtigen Vorsteher und fragte: »Nicht wahr, mein lieber Nachbar und Freund, dass wir in einer Welt der Wunderlichkeit und Verwirrung leben, wissen wir, dass es aber nicht gar zu schwer ist, sich am Ende drin zurechte zu finden, wissen wir hoffentlich auch.« »Wie gut wir zwei und an jetzt so bald ein halb Jahrhundert lang ineinander zurechte gefunden haben, Herr Pastor, das ist mir, Ihnen und der Gemeinde, Ihre liebe Frau eingeschlossen, freilich Gott sei Dank bekannt, und ich erhoffe, dass es auch fernerhin so bleiben wird.« »I, sehen Sie mal, netter Meier«, schloss die Frau Pastorin, »nun, ich hoffe, dass es Ihr Ernst ist, Vorsteher. Mir wird es lieb sein, und Sie kennen mich auch darauf hin, dass ich meines Teils stets mein Möglichstes tue, Frieden und Eintracht aufrechtzuerhalten. Jetzt aber wieder zu Horacker.« »Ja, das wird freilich wohl vor der Hand das Wichtigste sein«, meinte der Vorsteher. »Alles zu seiner Zeit. Wenn's zu Neujahr ein Knitterfrost wird, brauche ich drum in den Hundstagen noch lange nicht zu heizen.« »Sollten wir nicht doch am Ende dem Herrn Zeichenlehrer mit einigen ruhigen und ordentlichen Gemeindemitgliedern in den Wald nachfolgen, Neddermeier?« fragte der Pastor. »Nee«, sprach mit dem größtmöglichen Nachdruck der biedere Vorsteher von Gansewinkel. »Hübsch ist es von dem Herrn, dass er, wie die Herrschaften sagen, dem Spitzbuben nachgesetzt ist, aber darum jedoch auch soll er nun ihn auch allein bringen, wenn es möglich ist. Es ist einem ja eine wahre Beruhigung, dass sich auch einmal ein anderer die Beine nach ihm abstrapeziert. Für das Dorf stehe ich, das ist dazu das Seinige getan hat. Da ist in der Hinsicht keiner unter uns, der sich nicht das allgemeine Ehrenzeichen verdient hat. Wenn uns einer aus purem Wohlgefallen und Herzensgüte sich auf die Jagd nach solchem Racker gibt, so ist es nach meiner Meinung seine eigene Liebhaberei, und in seiner Liebhaberei soll man niemanden verstören, wenn's nicht damit auf einen Gemeindeschaden oder sonstige Beunruhigung hinausläuft. Durchgehen wird uns der Herr Lehrer wohl nicht mit der Kanaille, wenn er sie wirklich packt. Er soll sie uns nur ruhig bringen, nachher wissen wir schon amtlich, was wir mit ihr anzufangen haben.« »Das Kind schläft wohl immer noch«, fragte der Pastor sein Weib, das während der längeren Rede des Vorstehers ins Haus gesehen und gehorcht hatte und nun wieder in die Laube zurückkehrte. »Wie eine Tote«, war die Antwort. »Nachher wird das Aufwachen umso vergnügter sein, wenn der Herr Lehrer mit dem Halunken ankommt und wir beides Vagabundenpack miteinander konfrontieren werden«, meinte der Vorsteher, »und wir werden Sie sicherlich dazu herbitten, Netter Meier«, sprach die Frau Pfarrherrin von Gansewinkel mit einer ganz merkwürdigen Höflichkeit, die der Brave aber leider nur nach der einen, und zwar der höflichen Seite hin, zu würdigen wusste. Dass der Konrektor Eckerbusch in dem Gansewinkler Pfarrhause eine eigene lange Pfeife stehen hatte, verstand sich von selber. Augenblicklich hatte er dieselbe bereits zum zweiten Mal gefüllt und dampfte stark weiter, immerfort der Hand das aromatische Gewölk von den Augen wegfächelnd, um über die Hecke nach dem Walde hinauszuschauen, und der Wald warf immer längere Schatten über die Wiesen und Felder, die ihn umgrenzten. »Wenn mir nur die Alte, die da sicherlich immer noch auf ihrem Baumstumpf hockt, aus dem Sinne wollte«, seufzte der alte Eckerbusch. Da meinte Mensch, er habe sich nun wohl allgemach in der Verdrießlichkeit und der Mangelhaftigkeit des Tages mit dem nötigen Humor sowohl zum Weiterleben wie zum Abschiednehmen versorgt und eingerichtet. Aber hat sich was. Alle Augenblicke kommt etwas Funkelnagelneues, auf welches er durchaus noch nicht gefasst war. Dagegen sind die Streiche, die das Wetter dem Witterungskundigen spielt, gar nichts. Nun sitze ich hier, nachdem ich mich 8 Tage lang auf das Hiersitzen gefreut habe und habe auf dieses nichtswürdige Pfefferkorn von altem Weibe beißen müssen. Und dann das kleine Mädchen da im Hause, dessen Historie ihr mir vorgetragen habt. Soll das den Sommerabend etwa behaglicher machen? Und Windwebel, wenn ich nicht seiner kleinen Frau für ihn verantwortlich wäre, so möchte er meinetwegen laufen, soweit er wollte. Aber das würde eine schöne Geschichte werden, wenn ich ohne ihn nach Hause käme. Leute, ich sage euch, es braucht jemand durchaus nicht an Gespenster zu glauben und kann im richtigen Moment und in der rechten Stimmung doch am ersten besten weißen Handtuch hinter der Tür oder der nächsten alten Weide irre werden. Was ist denn die Glocke? Menschenkinder, wenn er ihn umgebracht hätte! Aber Eckerbusch, rief das ganze Winkler Pastorenhaus. Gut stehe ich nicht dafür, sprach der Vorsteher von Gansewinkel. »Seht ihr wohl, der da übernimmt schon keine Bürgschaft«, fuhr der Konrektor mit dem Zeigefinger deutend immer erregter und hastiger fort. Ich will gar nicht sagen, dass es aus Blutdurst, den ihm die Gegend und Umgegend Zutrott getan hat, aber traue einmal einer einem Menschen in der Verwirrung. Oh, frag da nur meine Jungen, wozu der Gutmütigste in der Aufregung fähig ist. Bei vollständig klarer Besinnung warf ich auch noch keinem den Vater Zumt, den Onkel Matwig und meinen Cicero de Officiis an den Kopf. Jawohl, dieses kenne ich auch, dieses verhält sich so, versicherte der Vorsteher gravitätisch. Unser einer nimmt aber gewöhnlich lieber die Mistgabel oder einen Zaunpfahl, um der Welt Verstand beizubringen. Mein Mann nimmt in solchen Fällen das Wort Gottes, die heilige Schrift, Niedermeier, rief die Frau Pastorin. Ich aber, lieber Eckerbusch, ich und Ida, wir nehmen alle unsere Geduld zusammen und suchen durch Vernunftgründe einzuwirken, Eckerbusch. »Wenn nur nicht jede Bestie von Untier, die auf zwei Beinen geht und Nase, Auge und Maul am richtigen Flecke hat, sofort dächte, sie sei ein Mensch«, brummte der Vorsteher. »Jetzt so unter uns Verständigen haben Sie gut reden, Frau Pastorin, aber es kommt alles zu seiner Zeit und nach seinem Gesetz. Die Fliegen im August und die Wütenhaftigkeit, wenn sich sonst der Mensch keinen Rat mehr weiß.« »Erinnern Sie sich nur, Frau Pastorin, ich werde es Sie sofort wissen lassen, wenn ich mich in Ihr Wissen und Weissagen verliebt haben werde, Niedermeier«, entgegnete Frau Biller-Winkler scharf, schneidig und kurz. »Bitte, Sie waren mit Ihren Beängstigungen noch nicht zu Ende, Eckerbusch. Aus was für einem Grunde meinen Sie, könnte Horacker unserem Freunde Windwebel den Hals umgedreht haben?« »Aus heller, purer Angst, Beste. Ich versetze mich ganz in seine Haut hinein und überlege, wozu ich nach allen seinen Erlebnissen und in seiner elendigen Verkommenheit fähig sein werde. Sie kennen mich, Winkler kennt mich und ich kenne euch beide. Wer aber kennt überhaupt das Tier auf zwei Beinen, von dem der Vorsteher eben sprach?« »Jagen Sie mich, liebe Freundin, oder lassen Sie sich jagen, und jeder von uns Zweien wäre imstande, wenn es möglich wäre, seinen eigenen Kopf dem Verfolger zwischen die Füße zu werfen, um ihn zum Stolpern zu bringen. Nun setze ich den Fall, dieser unglückselige Horacker glaubt in meinem langbeinigen Kollegen Windwebel das jüngste Gericht, unseren Freund Wedekind obendrein hinter sich zu haben. Verzweiflung packt ihn und er packt den Kollegen. Gütiger Himmel, was sollte ich seinem allerliebsten Weibchen sagen, wenn ich nach Hause käme ohne ihn? Und meine eigene Frau, Medius Fidius, würde die mir ein Gesicht machen, wenn ich ihren Freund Windwebel nicht mit heilen Knochen und ganzer Haut heimbrächte. Meherkle, ein anderer ist es, auf der Kegelbahn über einen unzurechnungsfähigen Menschen mit den übrigen Philistern zu lachen, und ein anderes ist's, im ganze Winkler Pastorengarten drum ausgelacht zu werden, sprach die Frau Pastorin. Nehmen Sie es mir nicht übel, Eckerbusch, aber die Welt hat wirklich eine Kuriosität an Ihnen und die Regierung begreife ich nicht. Es ist jedenfalls sehr unrecht von Ihnen, dass Sie, wie Christian da sagt, die Konrektoren eingehen lassen will. Nun lachte der Pastor von Ganze Winkel, Christian Winkler, auch, aber es kam doch gedrückt heraus. Er hatte sonst ein gutes, braves, lautes Lachen an sich, und zu reden und sein Wort ins Gespräch zu geben, wusste er auch. Heute jedoch war und blieb er still und seufzte mehr, als dass er sprach und lachte. Was er sagte, machte immer den Eindruck, als ob er dabei an hunderterlei andere Dinge denke, und er dachte doch nur an eines. Mühsam erhob er sich nun, ließ den Freund im munteren Gefecht der Gattin und schlich seufzend und kopfschüttelnd dem Hause zu. Sie aber sprachen sofort von ihm. Als er dann zurückkam und schweigsam seinen Platz wieder einnahm, warteten sie gewissermaßen scheu, dass er die Unterhaltung von neuem aufnehme, und hatten längere Zeit zu warten. Endlich bemerkte er, das Kind schläft immer noch, aber sehr, sehr unruhig. »Als ich vorhin bei ihm war, lag es still«, meinte Frau Biller. 13. Kapitel. Nun wird uns aber unsere Geschichte selber fast zu bunt und sozusagen zu einer auf uns einstürzenden Wand. Die vielfarbigen Mauerstücke poltern über uns her und fast vergebens arbeiten wir keuchend und lehnen uns mit Buckel und Ellenbogen an, um nicht unter dem flirrenden Schutt begraben zu werden. Oh, was waren voreinst die Holländer auf den Molukken für kluge Handelsleute! Sie verbrannten lieber eine ganze Ernte Muskatnüsse, ehe sie das Gewürz im Preise sinken ließen. Nehmen wir uns ein Exempel an ihnen und behalten wir wenigstens 2/3 von den guten Dingen, die uns in diesem jetzigen Kapitel in die Hände wachsen, für uns. Mäßigen wir uns in der Fülle der Ereignisse und vor allen Dingen in der Schilderung derselben. Seien wir so glaubwürdig, wie wir wahr sind, es werden ihrer immer doch genug vorhanden sein, die ein ehrlicher Handwerk als wir zu treiben glauben. Merkwürdig freilich bleibt es dabei, wie viel ihrer sind, die in jeglicher Frage, welche sie aufwerfen, in allem, was sie sonst sagen und als ihre Ansicht hinstellen, ganz unbefangen und natürlich auch ganz unbewusst zur Familie Windmacher gerechnet zu werden wünschen. Wir rechnen vom Staat bezahlte Leute, sehr respektable, wohlsituierte Leute dazu, Leute, die das Ihrige von sich gebracht haben und die um keinen Preis den Kopf irgendeines beliebigen anderen auf den Schultern tragen möchten, aber seinen Rock noch weniger. Horaka hat wieder gemordet. Ein Mann aus Gansewinkel hat's eben dem Färber Burmeister am neuen Tor erzählt. Horaka hat einen alten Schulmeister totgeschlagen. Horaka hat 2 Schulmeister totgeschlagen. Haben Sie es denn schriftlich bei sich gehabt, dass Sie Schulmeister waren, Herr Nachbar? Kann ich Ihnen nicht sagen, Nachbar. Vielleicht hat man es Ihnen angesehen. Ja, Sie haben sie mit eingeschlagenen Köpfen im Dickicht gefunden. Es ist was Schreckliches gewesen und einen Zettel am Busch, auf welchem der Mörder sich noch lustig über sie macht. Eine alte Frau aus Dickeburen hat sie beim Holzstehlen gefunden und dann hat man sie auf Tragbaren ins Dorf getragen. Einer soll noch eine Viertelstunde gelebt haben und der Vorsteher von Gansewinkel hat selber eben die Scheußlichkeit zu Pferde in die Stadt gebracht. Und der Bürgermeister und die Herren vom Gerichte wissen auch schon davon. Ich aber möchte wohl wissen, was sie jetzt sagen und ob dieses noch der Menschheit angehört. Ist das Zivilisation? Ist dieses überhaupt nur menschenmöglich bei den Steuern, die wir zahlen? Und der Bildung in den Schulen? Bitte ich Sie, wozu hilft mir denn der Staat und die Polizei, wenn es Ihnen vielleicht gar noch Spaß macht, dass Ihnen sowas mitten in unserem Jahrhundert immer noch passieren kann? Ja, fegen Sie mal nicht zur richtigen Minute vor Ihrer Tür. Da brauchen Sie freilich nicht zu zweifeln, dass es eine von Gott eingesetzte Obrigkeit über Ihnen gibt. Na, zuletzt bin ich es gar nicht, der es Horakan verdenkt, wenn er es immer bunter macht. Da haben Sie wohl recht. Aber zuletzt möchte man doch seinen eigenen Hund beneiden, der ruhig und unbesorgt spazieren gehen kann, wenn er seine Steuermarke am Halse hängen hat. Also ging die grause Mär mit den dazugehörigen und daraus erwachsenen Kommentationen herum in dem in holdestem Abendsonnenschein daliegenden Städtchen. Seit den böhmischen Schlachten des verflossenen Jahres hatte Fama auf dieser Erdstelle nicht wieder derartig von allen ihren Organen Gebrauch gemacht. Von Haus zu Haus, von Gasse zu Gasse flog das Gerücht, nur dann und wann ein Haus oder Individuum überspringend wie eine Feuersbrunst bei heftigem Winde. Und sie, die nimmer schlafen spähet, sie, die jüngste Tochter der Erde, im Zorn von ihr geboren, zur Rache an den Göttern des Mordes der braven Söhne, ihrer lieben Giganten wegen, sie, Feme, die Göttin der Sage und des Rufes, erspähet richtig auch unsere wirkliche Freundin Hedwig Windwebel und flüsterte ihr den jüngst erzeugten Unsinn in das Ohr. »O Gott, mein Viktor«, rief die kleine Frau mit den Olympiern für den Sturz der Riesen büßend. »Er ist es ja, der mit dem Herrn Konrektor hinaus ist in den Wald. bewahren wir den Namen des guten Freundes, der ihr die Mitteilung machte, der Nachwelt auf. Ühlecke hieß der Mensch, und er durfte wohl mit den Wirkungen seiner Nachricht zufrieden sein. Es ist immer etwas für einen Esel, durch das Weitergeben eines Gerüchtes auch einmal interessant zu werden und sich selber so vorzukommen. Mit zitternder Hand ihr Sonnenschirmchen zuziehend, sah die arme Kleine noch einen Augenblick in das behaglich wohlwollend heimtückische Philistergesicht, um sodann auf schwankenden Füßen von dannen zu stürzen, selbstverständlich nicht nach der eigenen Wohnung, sondern nach dem Hause des Konrektors Eckerbusch. »Die arme Frau«, sprach kopfschüttelnd der biedere Freund und Nachbar der davon Eilenden nachstierend. »Na, ich für mein Teil halte die ganze Geschichte immer doch noch für dummes Zeug. Die Leichtgläubigkeit der Leute ist zu groß. Na, morgen wird ja wohl das Ausführlichere im Tageblatt stehen. Ich für mein Teil kann darauf warten. Mir für meine Person eilt's nicht damit, aber neugierig ist man freilich immer doch ein bisschen.« Ein bisschen neugierig, wie alles, was in der Weltgeschichte oder einer Geschichte wie diese hier Epoche machen soll, sah die Nase, welche die Frau Konrektor Eckerbusch über das Blumenbrett vor ihrem Fenster erhob, auch aus. Aber was auch der alte, graue Sünder, der Kollege Eckerbusch, darüber sagen mochte, es war eine der wackersten Nasen in Stadt und Land und dazu, wie wir bereits wissen, keineswegs unbekannt in Stadt und Land. Was ist denn das auf einmal für ein Köpfe zusammenstecken und Gerenne und Gelaufe? Fragte die Frau Ida, die Hornbrille von dem Nasenbein abhebend und das Strickzeug im Schoße ruhen lassend. Mein Gott, es brennt doch nicht irgendwo? Nein, Gottlob, denn da würde man ja doch wohl auch schon die Glocke und das Tuthorn gehört haben. Jesus, was fällt denn dem Kinde der Windwebel mal wieder ein? Der predige eine Vernunft und einen sedaten Schritt in der Gasse. Nun sieh, wie sie wieder stürzt, und doch habe ich es ihr schon 100-mal gesagt, dass sie sich dadurch nur das ganze Nest auf die Hacken bringt. Oh, die und mein Mann. Von ihrem eigenen Mann will ich gar nicht reden, denn bei dem versteht sich das Gezappel von selber. »Nun, sie ist wenigstens auf dem Wege hierher, und so werden wir denn in Ruhe zu hören bekommen, was dem Sommerabend auf einmal durch den Sinn gefahren ist.« Und ein Weib, das ruhig seinen Strickstrumpf wieder aufnahm, obgleich es von seinem Fenster aus die ganze Welt in Aufregung versetzt sah, nannte der alte Eckerbusch seine »Proceleusmatika«. Und in der Tat ein wenig verwildert, schreckensbleich in das Zimmer der Matrone stürzend, rief die jugendliche Kollegin mit kaum halb wiedergewonnener Stimme, »Liebste, beste Frau Konrektorin, Sie sitzen hier und ich vergehe. Horacker, 2 Schullehrer totgeschlagen und mein Mann und ihr Mann, oh, hätte ich doch den meinigen heute zu Hause behalten. Oh, mein Viktor, mein Viktor, mein armer Viktor!« »Sie haben sie beide von Horacker totgeschlagen mitten im Holze gefunden.« »Dummheit«, sprach die alte Dame, stramm sich mit dem Oberkörper aufrichtend. »Da scheint es sich ja diesmal um eine wirklich ganz ausbündige Dummheit unter den Leuten zu handeln. Wissen Sie was, Närrchen, wenn Sie sich auch gesetzt und vollständig Atem geschöpft haben, dann erzählen Sie's mir ganz genau, was für einen Unsinn Sie sich haben aufbinden lassen.« »Zuerst also mit einem Wort, von wem haben Sie es?« Auf den nächsten Stuhl sinkend atmete Hedwig den Namen des Unglücksvogels heraus und »Ühlecke«, wiederholte die Frau Konrektorin Eckerbusch mit wahrhaft vernichtender Verachtung über diesen Namen. »Nun, Kleine, den Mann hätte ich mir unbedingt ebenfalls dazu herausgesucht, wenn es doch einmal sein musste, dass die Menschheit ihre Einfalt an mir auslasse.« »Aber er hat es ja nicht aus sich selber«, schluchzte das unglückliche junge Weib mit gerungenen Händen von neuem aufspringend. »Sehen Sie doch nur aus dem Fenster. Sie sehen es ja in jeder Haustür, dass die ganze Stadt hinter ihm steht. Gucken Sie nur, wie die Leute nach Ihnen gucken. Sind das Gesichter und Mienen, bei denen man stillsitzen kann? Oh Gott, Gott, wenn es nur nicht schon seit Monaten schwer und bange über mir gehangen hätte!« »Albernheiten, Kind«, murrte die alte Dame, halb sympathisch, halb ärgerlich. »Wegen der letzten Zustände habe ich Ihnen schon längst geraten, alle unnötigen Aufregungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich bitte Sie, Hedwig, nehmen Sie doch Vernunft an. Wie können Sie sich einbilden, dass mein Mann, der alte Eckerbusch, auf einem Spaziergange zum Pastor Winkler in Gansewinkel totgeschlagen werden könne? Die Idee ist zu lächerlich.« »Aber mir nicht. Mein Mann ist mit ihm gegangen und meinen Viktor kenne ich. Kein Mensch wird es komisch von ihm finden, dass er in Mörderhände geraten ist. Jeder Mann wird es ihm glauben. Und ich, oh, ich komme um.« »Ich auch allgemach, aber vor Ärgernis«, murmelte die Matrone. Sehen Sie nur, da läuft schon der Auditor Nagelmann mit dem Wachtmeister Fünfrat. Die Steine, die Wände und Fenster und jede Tür schreien es mir von allen Seiten zu. Dort, wie sie in Müllers Laden sich drängen und die Hände zusammenschlagen. Oh, Viktor, mein Viktor!« »Passiert ist was«, murmelte die alte Dame. »Was aber, das mag der liebe Gott wissen. Nun, wir wollen es sogleich in Erfahrung bringen. Wenn es nur nicht wieder ein Streich von meinem Alten ist. Er sah mir diesmal noch viel verdächtiger aus als sonst beim Abschied nehmen. Der Herr behüte uns, wenn er es ist, der uns wieder einmal durch eine neue Eskapade in die Mäuler der Leute gebracht hat. Oh, er hat sicherlich wieder einen Unsinn ausgehen lassen. Ich habe es schon lange gemerkt, es war ihm schon lange viel zu wenig von ihm die Rede in der Stadt. Es ist kein Zweifel, nun haben wir's wieder mal. Linchen!« Sie hatte nicht nötig, zum dritten Mal nach der Jungfer zu rufen, denn dieselbe stürzte bereits mit rotem Kopfe ins Zimmer. »Bist du da, Linchen? Gut, so laufe mal hinüber zum Kaufmann Müller und frage mit einem Kompliment von mir. Ich bin ja schon da gewesen, oh du liebster Herrgott, Frau Konrektorin«, jammerte das Mädchen. »Oh Gott, Gott, Gott, es ist alles richtig so, wie es erzählt wird. Unser armer Herr im Wirtshause in Gansewinkel liegt er auf dem Tische ausgestreckt. Der Förster von Birkenhofer hat ihn im Holze gefunden, aber mit ausgelaufenem Gehirn. Und Herr Windwebel hat 20 Schritte weit von ihm gelegen und ist noch viel schlimmer zugerichtet gewesen. Einer von ihnen hat aber noch eine halbe Stunde gelebt und hat es zu Papiere gegeben, dass Horacker es gewesen ist. Die Landreiter sitzen schon auf und das Gericht hat eine Extrafuhre beim Posthalter bestellt und heute Mittag hat er mich noch von wegen des Kalbsbratens belobt, unser armer Herr. Oh, wer uns das doch vorausprophezeit hätte, Frau Konrektorin. Selbst die Soße war ihm diesmal recht, aber es hat auch die letzte für ihn sein sollen. Wenn er dies hörte, ginge er mir auseinander vor Vergnügen, sprach die Proceleusmatica. Das Gehüpfe hier in meiner Stube möchte ich dann sehen. Du liebster Himmel, hätte ich nur nicht das Kind da in halber Ohnmacht und in ganzen Krämpfen und noch dazu in ihren Umständen. Aber Hedwig, so nehmen Sie doch endlich Vernunft an und betragen Sie sich als eine verständige Frau. Begreifen Sie es denn noch immer nicht, dass es einzig und allein mein Alter ist, der hinter diesem Aprilwitz steckt? Und von meinem, wo meiner jetzt liegt, haben Sie bei Müllers nichts gesagt?« rief die jammernde junge Frau mit beiden zitternden Händen den Arm Linchens umklammernd. »Nein, Frau Zeichenlehrerin, aber doch wahrscheinlich auch im Wirtshause. Als der Bote von Gansewinkel abgegangen ist, ist erst unser Herr, der Herr Konrektor, im Dorfe angekommen gewesen.« »Ach«, stöhnte Frau Hedwig, jetzt so mit dem tränenüberströmten Gesicht der guten Elternkollegin an den Busen sinkend. »Sie pensionieren ihn mir für diesen Aufruhr, ob er von ihm herrührt oder nicht«, murmelte Frau Ida. »Diesmal schlagen Sie Ihren Haken ein und werden ihn los, als wonach Sie sich schon jahrelang gesehnt haben. Und weit und breit kein kühler Kopf, der einem in dieser Tollheit unter die Arme greift. Nicht einmal ein Doktor für dies arme Närrchen hier. Das Kind kriegt's am Ende fertig, mich auch rappelig zu machen. Ich will nicht sagen, was alles ich für einen kühlen, vernünftigen Menschen geben würde.« Da geht der Stadtrat bockböse. Fragen Sie doch den nur, Frau Konrektorin«, rief Linchen am Fenster. »Sie wissen ja, ich kenne ihn. Ich kam aus seinem Dienst hierher. Das ist ein kühler Mann und sein drittes Wort zu Hause an die Frau Stadträtin ist, ich lasse mir den Kopf nicht warm machen.« »Der Schafskopf. Nächstens machen Sie Ühlücken zum Bürgermeister«, sagte die Kollegin Eckerbusch, setzte die jüngere Kollegin sanft auf dem Sofa nieder, schob ihr Linchen vom Fenster weg und sah nun mehr selber nach dem kühlen Kopfe über ihre Rosen- und Geraniumstöcke weg aus. »Guten Abend, lieber Stadtrat, ein Wort. Was halten Sie denn von dem dummen Gerede in der Stadt?« »Ich, Frau Konrektorin? Nun, Sie wissen, ich halte mir gern so lange als möglich die Stirn kalt, aber leider sagt man diesmal wirklich so.« »Bitte empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau«, erwiderte die Prozelosmatiker, wendete sich zu den beiden in dem Gemache zurück und rief, »Da habt ihr es, hab ich ihn nicht richtig taxiert?« In ihrer Seele aber setzte sie dumpfgrimmig hinzu, »Irgendwo hört der Mensch einmal auf, und diesen vergnügten Abend vergebe ich meinem Alten nicht.« In demselben Augenblick bog der Kollege Neubauer um die Marktecke und kam ausnahmsweise ganz zur rechten Zeit, auch für die Kollega Frau Ida Eckerbusch. »Der Mensch lebt wahrlich nicht in dem Getöse, was er um sich herum macht oder hört, sondern in der Stille, die er sich in seinem Busen erhält, und wer den Herrn Oberlehrer Neubauer mit den Händen auf dem Rücken, unbewegter Miene und ruhig hellen Auges dahingehen sah, der musste sich sagen, dass hier in der Tat ein Mann schreite, der sich schon aus Prinzip seine Gemütsruhe unerschüttert zu erhalten wünschte. Den letzt erzeugten Hexameter der 66 Jahre auf der Rückfläche der linken Hand nachfingernd und das Wort »Prädsmiziert« nochmals nachgerüstend hineinskandierend, kam der Kollege um die Ecke, wenn nicht so schön, so doch mit der gesamten göttlichen Verachtung des Fernhintreffers Apollo um die Nasenflügel. »Da kommt der Kollege Neubauer«, rief die Frau Konrektorin Eckerbusch, zum allerersten Mal bei seinem Anblick aufatmend. »Der kommt mir wie gerufen. Der ist wahrscheinlich außer mir wirklich noch der einzig kühle Mensch in der Stadt. Der Mann ist mir bis dato immer ein Greuel gewesen, aber so geht es. Das Schicksal hat mir ihn wahrscheinlich nur deshalb hierher ans Gymnasium geschickt, um mir an ihm zu beweisen, was alles zu einer Birne für den Durst werden kann.« »Herr Oberlehrer, Herr Kollege, Herr Kollege, ich bitte mal auf einen kürzesten Augenblick. Nun aber, Hedwig, nehmen Sie sich zusammen, machen Sie sich und mich nicht lächerlich vor dem Dr. Neubauer. Sie kennen ihn so gut als ich, also seien Sie ein liebes, verständiges Kind. Da haben Sie ein frisches Taschentuch. Jetzt trocknen Sie sich Ihre Tränen und sehen Sie wie eine raisonable Frau aus. Ich höre ihn schon auf der Treppe. Tapp, tapp. Das ist der einzige Mensch, der sich nicht aus seinem Tempo bringen lässt. So, das ist recht, Kleine. Für mich selber habe ich den Mann wahrhaftig nicht gerufen. Klopf, klopf, da ist er. Herein, lieber Neubauer. Oh, der alte Sünder, der Werner, soll mir nur nach Hause kommen.« Der Oberlehrer Dr. Neubauer, durch den merkwürdig freundlichen Anruf vom Fenster der Kollegin Eckerbusch auf seinem poetischen Wege nach Sadowa aufgehalten, hatte natürlich erst nach allen vier Weltgegenden hin umgeschaut, ehe er sich dem Orte zuwendete, von welchem ihm die Bitte erscholl, doch einmal heraufzukommen. Den hohen schwarzen Hut erhebend und wieder sinken lassend, hatte er das wohlgelockte Haupt geneigt. Mit dem größten Vergnügen. Dazu aber zitierte er: »Ja, glauben muss ich, Armer, was unglaublich scheint, Sabella Bannspruch dröhne dumpf ins Herz hinein, und wie vom Marser Murmelis zersprengt mein Haupt. Was will sie denn?« Er zitierte aber lateinisch, während er die Treppe im Hause des Kollegen Eckerbusch emporstieg. »Ich habe Sie eigentlich nur dieses Kindes wegen heraufgebeten, lieber Doktor«, sagte Frau Ida. »Mein Vernunftreden hilft zu nichts. Nun reden Sie ihr einmal zu, Neubauer. Für diesmal sind Sie mein Mann und Als sie da eben um die Ecke bogen, war's, als ob ganz Griechenland und Rom mir zuriefen, wir hätten gleich zu ihm geschickt. Von vornherein hätten wir zu ihm geschickt. »Sie sind zu freundlich, liebe Frau Kollegin«, sprach der Oberlehrer mit seinem liebenswürdigsten Lächeln, »und sobald ich weiß...« »Sehen Sie doch nur das Kind an, da liegt es außer sich wegen des umlaufenden albernen Gerüchtes.« »Welches Gerüchtes wegen, wenn ich fragen darf, meine Damen?« »Dass Horacker ihr ihren Mann totgeschlagen hat und mir meinen Eckerbusch obendrein«, sagte die alte Dame, den Herrn Oberlehrer doch ein wenig von der Seite ansehend. »Wirklich? Ich habe zu einiger Verwunderung dieses soeben auch vernommen«, erwiderte der Kollege, den Halskragen zurechtzupfend. »Nun, hoffentlich bestätigt sich das Gerücht nicht.« Die Frau Hedwig wimmerte leise, Frau Ida starrte den Kollegen mit immer größeren Augen an. »Sie halten die Geschichte nicht wie wir, wie ich für eine nichtswürdige, niederträchtige, abgeschmackte Fabel?« »Sie erlauben wohl, dass ich mich setze, beste Frau«, sagte der Dr. Neubauer sanft und tonlos. »Wann war es doch, als wir zuletzt über Horacker scherzten? Wenn ich nicht irre, neulich Abend. Ihr Herr Gemahl, unser guter Konrektor, gab uns nachher noch in seiner schalkhaften Weise seinen vielbelachten, geklemmten Kater zum Besten. Sie, verehrte Kollegin, wenn ich mir erlauben darf, Sie so zu nennen, sind hoffentlich überzeugt, dass ich mich Ihrer Meinung in Betreff dieses drolligen Abenteuers vollkommen anschließe. Aber, rief Frau Ida Eckerbusch, nur mühsam ihre Ungeduld im Zaume haltend. Aber in der Tat, wie ich auf meinem Wege durch die Stadt natürlich ohne der Sache viel Aufmerksamkeit zu schenken ebenfalls vernommen habe, stieg der Herr Staatsanwalt samt seinem Protokollführer eben vor der Posthalterei in den Wagen, um nach Gansewinkel hinauszufahren. Einen hellen Schrei stieß die junge Frau heraus und lief mit gerungenen Händen durch die Stube. »Habe ich es nicht gesagt?« rief Jungfer Lienchen, die Kollegin Eckerbusch aber sprach grimmig lächelnd. »Nehmen Sie es mir nicht übel, Neubauer, aber ein bisschen zugelassen bleiben Sie mir jetzt doch. Ich hätte es mir übrigens gleich denken können, dass Sie auch in diesem Falle schlimmer als alle anderen sein würden.« »Ich halte es nicht aus, oh, ich halte es nicht mehr aus«, jammerte die arme Hedwig. »Ich fahre auch nach Gansewinkel, ich will auch nach Gansewinkel, ich laufe zu Fuße nach Gansewinkel. Oh, mein Viktor, mein lieber, lieber Viktor!« »Ihr habt sämtlich euren Kopf draufgesetzt, mich verrückt zu machen«, rief die alte Dame. »Ist es denn möglich, dass die Menschheit so dumm und zugleich so boshaft sein kann?« »Boshaft im höchsten Grade, dumm auch«, flüsterte der Herr Oberlehrer womöglich noch milder und freundlicher. »Man muss nur Philologie studieren, man braucht nur ein Schulmann zu sein, um täglich die Erfahrung nicht zu machen, sondern sie zu vermehren.« »Nach Gansewinkel, oh Gott, nach Gansewinkel«, wimmerte Frau Hedwig, und jetzt fing auch Frau Ida Eckerbusch an, die Hände zu ringen und im Zimmer auf- und abzulaufen. »Ich habe manches in meinem Leben und mit Eckerbusch erlebt, aber dieses habe ich doch nicht für möglich gehalten«, rief sie. »Wie ein Fieber steigt einem das Geschwätz zu Kopf, und Sie, Neubauer, hätte ich alte Närrin auch ruhig seines Weges weiter storchbeineln lassen sollen. Da Sie aber einmal da sind, so halte ich Sie auch, mein Guter, und Sie fahren mit nach Gansewinkel.« Schon hing ihr das junge Weib des Zeichenlehrers Viktor Windwebel am Halse und schluchzte krampfhaft. »Oh, ja, ja, ja, bitte, gleich, gleich, lassen Sie uns gleich fahren, lassen Sie uns fahren, wie wir sind.« Und die alte Dame, einen matronenhaft sachverständigen Blick auf die niedliche, jammergeschlagene, tränenfeuchte, zitternde Flitterwöchnerin werfend, murmelte, »Sie reibt sich auf, und ich habe sie zu lieb, um nachher alle Verantwortlichkeiten allein zu tragen.« Laut sprach sie ärgerlich, weinerlich, »So beruhigen Sie sich doch jetzt, Gänschen. Ich sage es Ihnen ja, wir fahren. Ich will Ihnen zuliebe wirklich einmal so dumm sein wie die übrigen. Finde ich aber meinen alten Eulenspiegel noch am Leben, so Besorgen Sie auch uns auf der Stelle einen Wagen, Kollege Neubauer.« Der Kollege Neubauer, der sich allen menschlichen Insinuationen in göttlicher Indifferenz gewachsen glaubte, stand augenblicklich gänzlich fassungslos. »Ich, meine Beste, mich wollen Sie mit sich hinausnehmen nach Gansewinkel?« »Ja, Sie, Neubauer, Sie werden uns zwei arme Würmer unter solchen Umständen sicherlich nicht allein in die Nacht und den Wald voll von Mördern und Horakers hinauskutschieren lassen. Einen Trost will ich mir doch an Ihrem Gesicht auf dem Wege gegenüber haben. Beeilen Sie sich. Fricke soll uns fahren. Linchen, geh lieber gleich mit dem Herrn Doktor, dass Sie ihm ja nicht die grüne Karete mit den gelben Rädern aufhängen.« Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 11. März 2024.